es gibt andere Kids. Wenn die Mist bauen, wird jemand auf einem Parkplatz erschossen. Und diese Kids landen dann hier.